Sphären begeben, Dinge machen, die die Gesellschaft betören. Dabei erwachsen werden, merken, wie sich Typen über dein Schicksal empören. Durchstarten, sich den Erfolg schwören. Ich hab Grips, hab Mut und bring rüber meine Allüren. Die Attitüde meines Bewusstseins, ich bleib dran, wird dabei nicht müde und ich steh mein Mann. Ich zeig den Leuten schon, was ich kann. Manchmal treibt die Rachsucht ein Tschüss, nie wieder guten Tag und gut. Ach, ich lach über diese Scheißbrot, nicht über meine Posse. Und I like any pussy, ein Schmatz an die Backe, Bussi Bussi. Sorry Lady, ich war so busy mit meinem Business. Ey yo, bitte kein Stress. Ich hoffe die Ladies stehen auf mich. Bitte Welt da draußen, guck auch mal auf mich. Ich hasse den Macker, wenn er seine Maschen auftischt. Mir wegen meiner Intelligenz eine auswischt. Yo, ich laber nicht, auch wenn ich habe nix. Auch wenn ich so viel träum von einer Vergangenheit wie bei Richie Rich. Jedoch hab ich meine innere Stimme, die zu mir spricht. Yo, die sagt mir viel, treibt mich an, so dass ich auch was will. Yo, underground, I love you still. The enemies today, I like to kill. Yes, kein Stress. Ich meine nur, in Zeilen stur bleib ich pur. Durch die Nacht nicht dämlich, aber nämlich wach. So stone in Cologne, bone, mo, murder, was geht denn ab? Ich meine, ich erhebe hier Wörter in Zeilen und mach damit meine Reime. Yo, was geht denn ab? Shit the fuck up. Oh, der fette Beats, auf die ich rappe. Wie gesagt, hier kommt der Lion King des Raps, wenn ich wieder steppe. Ich stieße an Mike in the Session, wieder mal auf Fresche. Dich, Wichser, wie beim Kartenspielen auf Decke. Du kannst dich gerne noch so verstecken, unter deiner vollgeheulten Bettdecke. Du trägst einen Mantel, der ist fett, aber sonst ist anderes. Alles, was du an Beileid trägst, ist dein eigenes Gewicht. Alles, was du bist, ist aus dem schlechten Film, du Bitch. Ich balle meine Faust, bin bereit auszubrechen, aber nicht schlimm, denn Zeit hab ich, um dir ins Maul reinzukacken, bevor ich auch noch reinpiss. Denn Mama sagte schon, ein Glas Wasser zum Essen, damit du dich nicht verschluckst, davor, aber bevor die Bast im Hals stecken bleibt, ohne Shit. Yeah, yeah, yeah. Und ich bin hier nicht alleine und ich habe überall mal meine Feinde. Ich meine, in diesen zeichnenden Tagen willst du wahrscheinlich untergehen, Biatch. Ich meine nur, wie kann das anders sein? Du bist Kiatsch. Ich meine nur, du gehörst in die Truhe, du Hure. Du weißt nicht, was du sagen willst? Dann plapper nicht mit deiner Möse, wenn du chillst, Mann. Ey, ich meine nur, genieß den Kopf und mach den Kopf zu, dass du hoffst. Und ich sage, fuck you, mach den Kopf verdammt Kopf zu, denn es interessiert mich an dem Shit nichts, außer wenn es dir interessiert, dann ab bis deine Ohren zielen fließt. Und was bleibt, ist der Track, der Anblick, der Wahrheit, der Wack, der Wut, der Schmerz, der Erfahrung, dich lernen lehrt.